Die Bundesregierung rückt ab vom Generalbundesanwalt. Schon am Freitag hatte Bundesjustizminister Heiko Maas Zweifel an den Ermittlungen gegen die Blogger von Netzpolitik.org wegen der Veröffentlichung als vertraulich eingestufter Dokumente des Verfassungsschutzes geäußert. Der SPD-Politiker hinterfragte dabei, ob einzelne Tatbestandsmerkmale des Landesverrats tatsächlich gegeben seien, des Delikts, das Harald Range in einer Mitteilung an die Journalisten genannt hatte. Heute sagte Regierungssprecherin Christiane Wirz: Ich möchte sagen, dass die Bundeskanzlerin ausdrücklich das Vorgehen des Bundesjustizministers unterstützt. Und an anderer Stelle: Ich möchte ganz grundsätzlich sagen, dass die Pressefreiheit ein sehr hohes Gut ist. Und dass die Bundeskanzlerin der Auffassung ist, dass es einer sehr sensiblen Abwägung bedarf, wenn die Pressefreiheit betroffen ist. Fragen nach dem Vertrauen in Generalbundesanwalt Harald Range wich sie aus, ebenso wie der Sprecher des Bundesinnenministeriums Tobias Plate. Der stellte sich umso eindeutiger ungefragt hinter Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Dessen Anzeige gegen Unbekannt, in der die Namen der Journalisten fielen, hatte die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Wenn als vertraulich bzw. geheim eingestufte Dokumente in die Öffentlichkeit gelangen, stellt das grundsätzlich eine Straftat dar. Es ist in einer solchen Situation nicht zu beanstanden, wenn der Leiter der betroffenen Behörde alle Mittel prüft, um den Vorfall aufzuklären und gegebenenfalls auch Strafanzeige erstattet. Über die Frage, ob Ermittlungen aufgenommen würden, fügte er noch hinzu, hätten dann die Strafverfolgungsbehörden zu entscheiden. Auch Christian Fliesek betont die Verantwortung des Karlsruher Chefermittlers Harald Range. Der Obmann der SPD im NSA-Untersuchungsausschuss hatte bereits am Wochenende Ranges Rücktritt gefordert. Im Deutschlandfunk erinnerte er an den Umgang Ranges mit den Vorwürfen gegen die NSA und bezeichnete nun diese Ermittlungen als den letzten dicken Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringe. Es hätte sehr, sehr viele Gelegenheiten und Möglichkeiten gegeben, in der Vergangenheit sich diesem Fall, diesem gesamten Komplex anzunehmen. Das sind halt Dinge, die passen nicht zusammen. Auch Frank Tempel zweifelt am Generalbundesanwalt. Der Obmann der Linkspartei im Untersuchungsausschuss will aber den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, nicht aus der Verantwortung entlassen. Er hat die Pfeile geschnitzt, die dann Herr Range abgeschossen hat. Insofern ist er im gleichen Maß wie Herr Range auch verantwortlich. Ein fast obrigkeitsstaatliches Verständnis von Institutionen offenbart Hans-Georg Maaßen aus Sicht des Grünen Jürgen Trittin. Er sieht allerdings auch Bundesjustizminister Heiko Maas in der Verantwortung. Die Frage, ob etwas als bedrohlich für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland angesehen wird, das ist eine Entscheidung, die die Bundesregierung zu treffen hat. Und eine solche klare Feststellung hätte die Ermittlungen des Generalbundesanwalts sofort zusammenbrechen lassen. Maas hat inzwischen eine eigene Expertise in Auftrag gegeben, die vermutlich die Voraussetzungen des Landesverrats verneinen wird. Generalbundesanwalt Range hat angekündigt, diese Einschätzung aus dem Justizministerium werde über den weiteren Gang des Verfahrens entscheiden. Regierungssprecherin Wirz betonte derweil, das Kanzleramt habe erst aus den Medien über den Vorgang erfahren.